Auf Tauchstation. Versuch mal, den Ball zurückzuspielen! Die Fellfreunde waren schon seit dem frühen Morgen am Strand und spielten Volleyball. Meinst du so? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Also eigentlich hab ich ihn. Vielleicht das nächste Mal. Alle hatten viel Spaß. Nur der Wal nicht, der gerade seinen Kopf aus dem Wasser steckte. Oh, der kleine Wal will mitspielen. Das geht jetzt nicht. Vielleicht später. Enttäuscht tauchte der Wal ab. Marshall hatte nur Augen für den Ball. Den erwische ich jetzt ganz bestimmt. Achtete nicht darauf, wo er hinlief und verhedderte sich prompt im Volleyballnetz. Eigentlich geht das Spiel anders. Hab doch gesagt, den krieg ich. Nicht weit entfernt steuerte Captain Tollpatsch sein Schiff, die Flunder, immer weiter aufs offene Meer hinaus. Mit an Bord war sein Cousin François. Und die beiden hatten ganz besondere Pläne. François, es geht los. Diese riesengroße, schleimige Seeschnecke muss irgendwo hier im Meer rumschwimmen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Mit meiner alten Tauchglocke können wir uns den Meeresgrund anschauen. Aber das ist ja nur ein Haufen verrosteter Schrauben. Damit tauchen wir ab. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch ein Prachtstück. Captain Tollpatsch kletterte ins Innere der gelben Tauchglocke, die ganz rund war und überall Bullaugen hatte. Eieieiei. François kletterte hinterher. Dann schloss der Captain die Luke, startete den Motor und die Tauchglocke sank in die Tiefe. Soll ich dir was sagen? Nicht einmal diese schrottige Tauchglocke wird mich davon abhalten, ein Foto von der seltenen Riesenseeschnecke zu machen. Ich habe auch meine alte Kamera dabei. Mit der habe ich schon viele schöne Fische fotografiert. Ha! Nicht zu vergleichen mit meiner super tollen neuen WLAN-Spezial-Unterwasserkamera. Die Tauchglocke begann hin und her zu schaukeln. Hoppla, was ist denn jetzt? Und drehte sich dann einmal um sich selbst. Was war denn das? Ich komme mir vor wie in einer Waschmaschine. Ein Schatten verdunkelte eines der Bullaugen, durch die man eigentlich wunderbar hinausschauen konnte. Heiliger Hering, ein Riesenauge! Riesenauge? Da hab ich schon viel Grün. Ein Stoß brachte die Tauchglocke ins Wanken. Dann folgten ein zweiter, ein dritter. Geht das schon wieder los? Die Stöße wurden schneller und heftiger. Und dann wurde die Tauchglocke plötzlich hinauf an die Wasseroberfläche geschleudert. Und zurück. Es war der kleine Wal, der mit ihnen spielte. Ich kann nichts dafür. Das Walfischbaby spielt mit uns wie mit einem Volleyball. Das ist wie auf einer Achterbahn. Aber dem Captain verging das Lachen, als sie gegen einen Unterwasserfelsen prallten. Oh nein, da schwimmt unser Ruder. Die Tauchglocke sank tiefer und tiefer. Bis auf den Grund des Meeres. Komm schon! Warum geht es nicht voran? Weil sie zwischen zwei Felsen steckten. Beim blauen Backfisch. Wir sitzen fest. Tja, darin sind wir uns mal einig. Unsere Tauchglocke steckt fest. Und was hast du jetzt vor? Ich rufe Freunde, die uns helfen. Ryder sauste gerade auf seinem Quad quer durch die kleine Stadt, als sein Pawpad sich meldete. Hier ist Ryder. Ryder, ihr müsst uns helfen. Mein Cousin und ich stecken in einer Tauchglocke fest auf dem Grund des Meeres. Oh nein, was ist passiert? Ein Wal hat Volleyball mit uns gespielt und das Ruder ist abgebrochen. Wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Ach, danke, Ryder. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde rannten sofort los, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Nur Marshall hing immer noch im Volleyballnetz. So schnell er konnte, befreite er sich und flitzte den anderen nach, die bereits in dem gläsernen Fahrstuhl der Zentrale auf ihn warteten. Dabei zog er aber versehentlich einen Liegestuhl hinter sich her, in dem eine Frau lag und las. Wo ist Marshall? Der kam als Letzter. Den Liegestuhl bemerkte er erst sehr spät. Entschuldigung. Sofort schob er den Liegestuhl mit der Frau wieder aus dem Fahrstuhl hinaus. Viel Spaß beim Lesen. Der Fahrstuhl fuhr los und auf dem Weg hinauf schlüpften die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge. Ryder wartete bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, dass ihr da seid. Captain Tolpatsch und sein Cousin François haben sich festgefahren. Captain Tolpatsch? Armer François! Sie suchen unter Wasser nach einer ganz seltenen Seeschnecke. Aber ein verspielter kleiner Wal hat aus Versehen das Ruder abgebrochen. Wir haben vorhin Volleyball gespielt. Der Wal hat das mit der Tauchglocke nachgemacht. Und jetzt sitzen Captain Tolpatsch und François auf dem Meeresgrund fest. Für diesen Einsatz brauchen wir Zuma. Wir fahren mit deinem Luftkissen-U-Boot zur Tauchglocke und versuchen, die beiden dort unten zu befreien. Mein U-Boot? Endlich! Ab ins Wasser! Rocky, du wirst mit deinem Werkzeug die Tauchglocke reparieren. Aber du und Zuma, ihr bringt die Tauchglocke doch erst an Land, oder? Naja, wir werden das natürlich versuchen. Aber wenn es nicht klappt, dann musst du eben tauchen. Na gut, Rocky rockt. Auch wenn ich dabei pitschnass werde. Das mochte der kleine Mischling nämlich überhaupt nicht. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der großen Stange, an der er hinunter zu seinem Quad sauste. Zuma dagegen stürmte zu der langen Rutsche an der Seite des Raumes, die bis zu seinem Luftkissenboot reichte. Rocky war dicht hinter ihm und saß im Nu in seinem Recycling-LKW. Mit Ryder an der Spitze fuhren sie los. Und als das Meer in Sicht kam, fuhr der Junge die Kufen seines Quads aus. So konnte er auch auf dem Wasser fahren. Rettungsweste aufblasen! Neben Zuma raste er schon bald über die Wellen, während Rocky die Uferstraße nahm. Am Strand trafen sie sich wieder und Zuma bereitete sein Luftkissenboot für den Tauchgang vor. U-Boot! Als alles fertig war, sprang Ryder zu Zuma hinüber und blickte dann zum Strand. Hey, willst du wirklich nicht im U-Boot mitfahren, Rocky? Ich soll den wunderschönen Strand verlassen? Nein, danke. Also tauchten Zuma und Ryder allein ab. Und schon bald hatten sie die Tauchglocke von Captain Tolpatsch und François entdeckt, die bereits ungeduldig auf Hilfe warteten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Doch nicht etwa die seltene Riesenseeschnecke? Besser, das U-Boot von den Helfern auf vier Pfoten. Ryder, wir sind ja so froh, dass du da bist. Gut, haltet durch. Wir versuchen, euch rauszuziehen. Rettungsarm. Zuma fuhr einen Greifarm aus und hakte ihn oben an der Tauchglocke fest. Wir haben sie. Na dann los. Sie legten den Rückwärtsgang ein. Aber die Tauchglocke steckte so fest zwischen den Felsen, dass es eine Weile dauerte, bis sie freikam. Ja, wir haben es geschafft. Okay, Captain Tolpatsch, die Tauchglocke ist frei. Ja! Dann machen wir uns jetzt auf die Suche nach der Riesenseeschnecke. Aber daraus wurde nichts. Denn die Tauchglocke prallte schon wieder gegen einen Felsen. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Eine Schraube ist rausgesprungen. Alles läuft voll Wasser. Wir tauchen besser wieder auf. Oh nein, das Ding lässt sich nicht mehr steuern. Die Tauchglocke schleuderte wieder hin und her. Und stieß jetzt sogar gegen das U-Boot von Zuma und Ryder. Captain, machen Sie den Motor aus. Das ließ sich der Captain nicht zweimal sagen. Und schon lag die Glocke ruhig auf dem Meeresgrund. Sie brauchen das Ruder zum Steuern, sonst schaffen Sie es nicht. Und ich habe auch schon einen Plan. Rocky, du musst so schnell du kannst zur Tauchglocke schwimmen. Ist gut, mache ich, Ryder. Dann versuche ich mal ins Wasser zu gehen. Mutig streckte der kleine Mischling seine Pfote ins Wasser. Aber in die Taucherausrüstung schlüpfte er erst, als Ryder und Zuma, die nun ebenfalls in Tauchanzügen steckten, neben ihm erschienen. Trau dich, Rocky, du schaffst das. Und Rocky sprang. Siehst du? War doch gar nicht so schlimm, oder? Wie fühlst du dich? Gut. Gut und nass. Pitsche nass. Schön. Lass uns abtauchen. Naja, dann will ich mal. Rocky nahm all seinen Mut zusammen und schwamm dann seinen Freunden nach. Das Wasser im Inneren der Tauchglocke stieg unterdessen immer höher und höher. Oh, beim blauen Backfisch was? Was machen wir denn jetzt? Auf Ryder warten. Er bringt uns das reparierte Ruder. Das kann ja ewig dauern. Ich regel das jetzt für uns. Nein, François! Ehe Captain Tolpatsch eingreifen konnte, startete François auch schon den Motor. Die Tauchglocke lässt sich nicht steuern. Sofort wurden sie wieder herumgeschleudert. Eieiei, halt sie an! Genau das tat der Captain auch. Ryder, Zuma und Rocky schnappten sich jetzt das Ruder, das vor ihnen auf dem Meeresgrund lag. Deine Freunde bringen das Ruder! Gut, dass wir gewartet haben! Die drei schwammen ganz dicht neben die Tauchglocke. Und Rocky begann sofort damit, das Ruder wieder festzuschrauben. Fertig? Ich wusste, dass ihr es schafft! Und los! Oh, nein, nein, nein! Mein Magen hält das Geschaukel nicht mehr länger aus! Aber die Tauchglocke setzte sich bereits in Bewegung. Oh. Hurra! Wir fahren! Na, dann wollen wir mal auf... Oh, warte! Worauf? Die Riesenseeschnecke! Die Schnecke schwamm direkt neben ihnen und die beiden griffen sofort zu ihren Kameras. Ich hab sie! Die Cousins machten ein Foto nach dem anderen, während Ryder, Zuma und Rocky bereits zurück an der Wasseroberfläche waren. Ich bin echt gespannt, wie schnell sie wieder auftauchen werden. Das ging ziemlich schnell, denn der kleine Wal war plötzlich wieder da und erhielt die Tauchglocke anscheinend immer noch für einen Ball. Nicht schon wieder. Hallo, kleiner Wal. Hast du nicht Lust, mit mir zu spielen? Schon schwamm der kleine Mischling auf den Wal zu und lockte ihn immer weiter von den anderen weg. Whee! Er durfte sogar auf seinem Rücken reiten. Whoa! Und fand es auf einmal gar nicht mehr so schlimm, im Wasser zu sein. Ja! Irgendwann setzte der Wal Rocky am Strand ab. Danke, mein kleiner großer Freund. Es dauerte gar nicht lange, bis auch die anderen Fellfreunde angelaufen kamen. Lust auf Volleyball. Oh ja, wir spielen Volleyball. Captain Tollpatsch und François auch. Ryder, danke, dass ihr uns aus der Tiefe geholt habt. Gar kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Sieh dir mal meine fantastischen Fotos an, die mir von der seltenen Riesenseeschnecke gelungen sind. Wirklich? Ryder konnte nichts erkennen. Was ist das denn? Beim blauen Backfisch. Das ist mein Daumen. Ha! Nicht traurig sein, François. Meine Fotos sind was geworden. Wahnsinn. Tolles Foto, Captain. Aber nun schnappte sich Marshall den Ball. Wer will mitspielen? Oh ja, wir! Ah. Hoppla! Juhu!